geschlafen. Hier dann die Bestrafung zu sehen. Vielleicht ist hier dann die Bestrafung zu sehen. Vielleicht ist jeder die Bestrafung. Vielleicht ist jeder die Bestrafung.